إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, Barakallahu fikum, mit Subul al-Salam. Und wir waren bei Hadith Nummer 507 und machen wir weiter ab 507 بإذن تعالى. خير إن شاء الله. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم وكذلك رواه الترمذي. إحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات وفي صفة الثوب، فينبغي أن يكون الكفن ما فيه مغالاة، يعني ما يغالى فيه، و يعني يجب أن يكفن المسلم بطريقة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الكفن في أكثر من موضع، ومن الإحسان إلى الميت كذلك هو أن يكون الكفن بشكل جيد، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث فون لتزيبن جابر رضوان الله عليه erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Muslim seinen Bruder mit Leichentuch wickelt, dann sollte Leichentuch gut sein. Was bedeutet, da sollte man gut das machen? Das ist Barakallahu, das Hadith erstmal bei Muslim. Das heißt, wenn man Leichentuch nimmt, dann sollte dieses Leichentuch gut sein. Gut sein bedeutet nicht übertreiben im Preis, sondern normal. Und da sollte man sozusagen die Sunna dabei haben. Das wird zum Beispiel, die weiße Farbe ist am besten. Da sollte ein bisschen groß sein, lang sein, nicht, dass das sehr eng ist. Da sollte Al-Kafan nicht durchsichtig sein. Und natürlich, da sollte man auch, wenn man Kafan macht, da sollte man das richtig machen. Das ist allgemein das Hadith. Es gibt auch andere Hadithe, Barakallahu fikum, wie zum Beispiel derjenige, der ein Muslim bedeckt, Allah subhanahu wa ta'ala bedeckt ihn am letzten Tag. Das ist Al-Kafan hier gemeint. Und anderes, aber hier speziell sagen die Gelehrten, das ist Al-Kafan. Wallahu ta'ala ala wa'ala. الحديث الثامن بعد الخمسمائة وعنه كان النبي يعني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسل ولم يصلى عليهم رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخي أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. اللحد هو شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه. وهذا الحديث فيه دلالة أو فيه أحكام عدة، فيه خمسة من الأحكام. الأول أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وهو أحد الاحتمالين، لأن الاحتمال الثاني أن يكون المعنى يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، أي يقطع الثوب الواحد لرجلين لكفنه، ممكن هذا، وممكن الثاني وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه يقطعه بينهما، ولكن يشهد للأول أنه يجوز جمع الميتين في كفن واحد. قول جابر رضي الله عليه: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، في نمرة واحدة. لذلك هناك من أهل العلم من رجح أنه يجوز أن تجعل الاثنين في كفن واحد، تكفن اثنين مع بعض. والآخرون رجحوا أنه لا، معنى الحديث هنا هو أن يقطع الثوب الواحد، يقطع ويجعل لاثنين، يعني بدل الأصل ثوب واحد لواحد، ولكن إذا ما كان فيه فيقطع لاثنين. أما الحكم الثاني فدل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن، يعني لما يدفن ولما يصلى عليه، يدفن ويصلى عليه يؤخذ الأكثر قرآنا. الحكم الثالث جواز جمع جماعة في قبر. قال بعض أهل العلم للضرورة، وقال بعض أهل العلم لا، لأن البخاري بوب باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. أما الرجلين، دفن الرجلين في قبر واحد أو أكثر، فهو عند عبد الرزاق في المصنف قال: كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، اثنين وثلاثة. وعند الترمذي، عند الترمذي أنه يوم أحد جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ومثله للمرأتان أو للثلاثة. يعني لا بأس أنه في قبر واحد يدفن اثنين أو ثلاثة أو أكثر. الحكم الرابع أن الشهيد لا يغسل، وهذا إليه ذهب الجمهور. هناك من قال يغسل، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. يا أخوة، ذكر بعض أهل العلم أنه قبل حوالي 50 سنة كان هناك سيل، كان هناك سيل في منطقة أحد وين مقبرة الشهداء، فانكشفت قبورهم، قبور الصحابة رضي الله عليهم. قال: فذهب أهل العلم ودفنوهم مرة أخرى، قالوا: فتجد الدم هو الآن يسيل منهم، والرائحة، يذكر أحد المشايخ وقل أن الرائحة بقت في يده 40 يوما لم تخرج رائحتهم. فسبحان الله. فالصحيح أن الشهيد لا يغسل، ولكن هناك من أهل العلم من قال بل يغسل، وحتى لو قال يغسل فيكون الاستحباب وليس للوجوب. الحكم الخامس هو عدم الصلاة على الشهيد، وهذا فيه أيضا خلاف معروف بين أهل العلم. هناك من قال يصلى على الشهيد، وهناك يقول من لا يصلى. يصلى عليه استحبابا وليس وجوبا. طبعا استدل بعض أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة 70 تكبيرة، وروى البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، وهناك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه. أما الصلاة على قتلى أحد وعلى حمزة قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم فكان والله تعالى على أعلم من باب الدعاء، أي دعا لهم واستغفر لهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الصحابة للصلاة عليهم، إنما صلى لوحده. هناك من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال أنه هذا من باب الدعاء فقط، والله تعالى على أعلم. فهذا المستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. فهم فندت أخت جابر رضوان الله عليه ذاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات هدا دي بروفيت صلى الله عليه وسلم هات سواي لويت فون دين gefallenen in Uhud zusammen in einem Gewand oder in einem Stoff gewickelt, das wird Leichentuch. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer hat von den beiden mehr Koran, das heißt, wer hat mehr Koran gewusst? Und da hat man ihn in Grabnische als erster gesetzt. Das wird getan. Und die wurden nicht gewaschen und er hat kein Leichnamgebet verrichtet für diese Gefallenen, die in Uhud gefallen sind. Das Hadith bei Bukhari. Erstmal hier, Barakallahu fikum, sollte man nur etwas sagen zu Uhud. Uhud war im Jahre 3 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallam, und die Muslime haben den Schlacht von Uhud, die Schlacht von Uhud haben sie verloren. Es gab, die Geschichte war klar, der Prophet Muhammad sallam hat die Leute mit Pfeilen bögen. Der Prophet Muhammad sallam hat ihnen gesagt, ihr müsst hier bleiben, und das ist ein Berg, ihr müsst hier bleiben und ihr müsst unser Rücken sozusagen schützen. Egal was mit uns passiert, egal was mit uns passiert, dürft ihr nicht runterkommen vom Berg. Aber diese Gruppe von Sahaba, als der Krieg anfing, beim Anfang des Krieges haben die Muslime die Mushrikin, die Götzendiener, die haben sie geschlagen. Und die Mushrikin sind weggelaufen. Als die Leute, die auf dem Berg waren, das sahen, haben manche gesagt, kommt schnell, wir sammeln die Beute. Manche von ihnen haben gesagt, nein, der Prophet sallam hat uns gesagt, macht das nicht. Aber subhanallah, sie sind dann Beute sammeln gegangen. Hier Khalid ibn al-Walid und seine Gruppe haben das gesehen und die haben eine Kurve um den Berg gemacht und sie haben die Muslime in der Zange getan. Das wird eine Gruppe von hier und eine Gruppe von hier und die Muslime sind dazwischen. Und da haben sie viele und die Muslime haben manche von ihnen getötet. Ja, sie selbst haben manche von ihnen getötet, weil das alles durcheinander geworden war. Auf jeden Fall, die Muslime haben verloren und man hat den Propheten verletzt. Man hat versucht, den Propheten zu töten. Und manche haben gesagt, Muhammad wurde getötet. Aber natürlich, das war nicht der Fall. Und das war eine Lektion für die Muslime. Das heißt, wenn man den Befehl vom Propheten Muhammad nicht folgt, dann heißt das, dass wir auch verlieren. Egal wer dabei ist. Der Prophet war dabei, Abu Bakr war dabei, Umar war dabei, Ali war dabei, Hamza war dabei, der wurde getötet natürlich. Nach diesem Krieg, dann gab es sehr viele Gefallenen von Muslimen, Shuhada. Und der Prophet Muhammad sallam hat die Leute dann, viele von ihnen wurden sozusagen, die haben nicht angehabt, weil die Mushrikin, wal-iyadu billah, die haben die Leichen von Sahaba geschändet. Hamza zum Beispiel wurde aufgeschnitten und so weiter. Auf jeden Fall, das kommt hier, diese Überlieferung. Weil die nicht gehabt haben, da hat der Prophet Muhammad sallam zwei Leute in einem Leichentuch getan. Hier kann man zwei sozusagen Dinge verstehen daraus. Entweder die Bedeutung ist wirklich zwei Leute zusammen und wurden gewickelt mit einem Leichentuch. Andere Meinung von Gelehrten besagt, nein, das war nicht so. Das Leichentuch an sich selbst wurde geschnitten für zwei Leute. Viele Gelehrten sagen, das ist so. Andere sagen, doch, das ist nicht so, sondern das ist zwei Leute zusammen. Weil es auch Beweise dafür gibt, wie zum Beispiel bei Bukhari, Jabir, Radwallah alayhi, sagte, mein Vater, und mein Onkel wurden beide in einem so Gewand gewickelt, als Leichentuch. Deshalb man kann sagen, das ist in Ordnung und das ist in Ordnung. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wir können aus diesem Hadith dann was anderes lernen auch noch. Der Prophet hat, als die Leute in Gräber getan worden sind, da gibt es zwei Arten bei uns vom Grab. Ein Lochgrab und ein Nischengrab. Nischengrab, das ist eine Nische, die an der Seite des Grabes begraben wird und der Verstorbene wird sozusagen seitlich im Grab getan. Aber noch gerade, der wird direkt in der Mitte getan, im Loch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gefragt, wer hat mehr Wissen vom Koran gehabt? Da hat man gesagt, der. Da hat ihn erstmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen und er wurde dann erst als erster in Grab getan und dann der zweite und so weiter. Das wird immer beim Sterben auch die Leute, die mehr Fadl haben, die mehr Wissen haben, die mehr sozusagen Taqwa haben, werden als erster angenommen und dann die anderen. Drittens, Barakallahu fikum, man kann in einem Grab mehrere Personen begraben, wie in diesem Hadith, weil zwei oder mehrere Leute kamen in ein Grab. Es gibt natürlich, Al-Bukhari hat ein Kapitel bei Sahih al-Bukhari, Babu Defni Rajulain wa Thalatha fi Qabr. Das bedeutet Kapitel Bestatten von zwei Leuten oder drei Leuten in einem Grab. Zwei oder drei in einem Grab. Das gilt auch für Frauen. Zwei Frauen oder drei Frauen in einem Grab. Oder der Mann und seine Frau in einem Grab. Das geht in diesem Zusammenhang. Beweis auch dafür ist bei Abd al-Razzaq al-Musannaf, der sagte, zur Zeit von Prophet Muhammad Sallam hat man zwei oder drei Leute in einem Grab begraben und es gibt auch bei Tirmidhi das gleiche. Viertens, Barakallahu fikum, viertens, das steht hier, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, das bedeutet, und sie wurde nicht gewaschen. Manche Gelehrten haben gesagt, doch auch die Märtyrer oder Shuhada, sie werden auch gewaschen. Aber die meisten Gelehrten sagen nein, weil ein Shahid wird nicht gewaschen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der kommt am letzten Tag, der wird wieder auferweckt am letzten Tag und sein Blut ist noch frisch und das riecht nach Myskus. Subhanallah. Und hier erwähne ich etwas, weil wichtig ist. Vor ungefähr 50 Jahren gab es ein Hochwasser in Uhud. Das wird an dem Ort, wo die Shuhada von Uhud begraben waren. Und das Wasser hat ihre Leichen gespült. Die Gelehrten kamen zusammen und sie haben die Sahaba nochmal begraben. Manche erzählen, da haben sie gesagt, als man die gesehen hat, die waren, als ob sie leben. Und man konnte das Blut so frisch sehen bei ihnen. Und manche erzählen, dass der Geruch blieb in den Händen von den Leuten 40 Tage und mehr. Und da hat man erzählt, da hat man Hamza gesehen. Da hat man gesagt, genau wie man ihn beschrieben hat. Und die waren große Leute. Subhanallah. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, ein Shahid wird nicht gewaschen. Wenn auch gewaschen wird, das ist eine empfehlenswerte dann Handlung und keine Pflicht. Keine Pflicht. Aber eigentlich Shahid wird nicht gewaschen. Fünftens, was wir aus diesem Hadith lernen können, ist, man braucht kein Leichnamgebet für die Shuhada zu verrichten. Wenn jemand als Shahid gefallen ist, da macht man kein Leichnamgebet, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hat. Aber dies ist umstritten zwischen den Gelehrten. Manche sagen doch, auch für Shuhada macht man Leichnamgebet und andere sagen nein, man macht nicht. Es gibt natürlich Beweise, Al-Shafi'i zum Beispiel, sagt, man braucht nicht zu beten. Leichnamgebet wie ein Shahid. Andere Gelehrten sagen doch, man kann das machen und die bringen Beweise, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Leichnamgebet gemacht hat für die Gefallenen von Uhud und für Hamza. Und bevor er starb sallallahu alaihi wa sallam, er ging zu Uhud und er hat nochmal Gebet gemacht. Aber die Gelehrten sagen, entweder ist das speziell für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder das war mit Gebet hier was anderes gemeint. Und zwar, das wird damit gemeint, mit Gebet zu machen. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Das kann man aus diesem Hadith lernen. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفان فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود ولكن الحديث ضعيف والله تعالى على وعلم ولكن معناه صحيح معناه صحيح لو مثلا أبو بكر رضوان الله عليه ذكر نفس الشيء أنه لا تغالوا في الكفان وعلي ذكر نفس الشيء لا تغالوا في الكفان فقد يكون مرفوعا يعني ضعيف ولكن معناه صحيح عدم المغالاة في الكفن من السنة بارك الله فيكم حديث 409 علي رضوان الله عليه sagt ich habe vom Propheten صلى الله عليه وسلم gehört hätte gesagt übertreibt nicht in Leichentuch weil das schnell verrottet oder zerreißt بارك الله فيكم das ist bei Abu Dawud aber das ist ضعيف Das ist daif. Aber die Bedeutung von diesem Hadith, der Sinn ist richtig. Der Sinn vom Hadith ist richtig, weil Abu Bakr sowas auch gesagt hat. Weil Abu Bakr sowas gesagt hat. Der hat gesagt, übertreibt nicht in Leichentuch. Und kauft nicht sozusagen etwas, was sehr teuer ist und übertreibt nicht in diesem Zusammenhang. Und das stimmt. Man nimmt ganz normales Wallahu ta'ala ala wa. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجة والحديث فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الجمهور أما أبو حنيفة فيقول لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه ولكن الحديث يرد قول أبي حنيفة ولكن بارك الله فيكم إذا ماتت المرأة وما في أحد يغسلها تيمم وإذا مات الرجل مع النساء وما في مرأة تغسله يعني مثل زوجته أو بنته أو كذا فإنه ييمم والله تعالى أعلى وأعلم إذن لا بأس أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل الزوجة زوجها والله تعالى على بارك وطبعا هنا لو مت قبلي لغسلتك كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لو قالت لو رأسه قال بل أنا ورأسه وقال لو مت قبلي لغسلتك بارك الله فيكم حديث 410 عائشة رضي الله عليها sagte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihr sagte wenn du vor mir stirbst dann werde ich dich waschen wenn du vor mir stirbst dann werde ich dich waschen so sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم عائشة das Hadith ist bei Ahmed ibn Majah und das ist bei Ibn Hibban und das ist sahih das war natürlich in der Phase, in der der Prophet Muhammad Sallam krank war. Er war krank und dann kam er einmal zu Aisha und er hat gesagt, ja, mein Kopf tut mir weh. Aisha hat ihm gesagt, auch mein Kopf tut mir weh. Na, dann haben sie gesprochen, der hat ihr gesagt, wenn du stirbst vor mir, dann werde ich dich waschen. Barakallahu fikum, die meisten Gelehrten sagen, ja, der Mann darf seine Frau waschen und die Frau darf ihren Mann waschen, außer Abu Hanifa, der sagt, nein, das geht nicht. Aber das Hadith ist ein Gegenargument für das, was Abu Hanifa gesagt hat. Und bekannt ist bei Muslimen, wenn eine Frau stirbt und alle sind Männer und keiner ist verwandt mit ihr, das wird mahrammäßig, dann wird Tayammum für sie gemacht, keine Waschung. Und das ist auch bei den Männern, wenn ein Mann mit Frauen ist. Das wird für ihn Tayammum gemacht. Aber Allah a'la a'lam, barakallahu fikum, der Mann darf seine Frau waschen und die Frau darf ihren Mann waschen, wenn sie gestorben ist. Al-Hadith al-Hadi Ashar Ba'd al-Khamismiya wa an Asma binti Umays anna Fatima radiyallahu anha awsat an yugassilaha Ali رواه الدار قطني هذا فيه دلالة أن الرجل يغسل زوجته. وكذلك قالت عائشة لو استقبلت من أمري مثل عند أبي داود الحاكم، قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا غير نسائه. وأسماء بنت عميس رضوان الله عليها لما مات أبو بكر غسلته واستعانت بعبد الرحمن بن عوف في تغسيله. والله تعالى على وعلا. بارك الله فيكم. فهمت ألف أسماء بنت عميس زاكتب تصفاطي ما رضوان الله عليها angewiesen hat, nachdem sie stirbt als Testament jetzt, nachdem sie stirbt, dass derjenige, der sie wascht, Ali ist. Ihr Mann, Fatima, der Mann von Fatima war Ali. Und er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann sollte Ali mich waschen. Und das ist ein Beweis, dass der Mann seine Frau wäscht. Und dazu auch Aisha radhiyallahu anha sagte, wenn ich das machen könnte, dann hätten die Frauen vom Propheten Muhammad sallam ihn gewaschen. Nur seine Frauen. Und Asma bint Umays hat selber Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu gewaschen, als er starb. Und die hat Hilfe von Abdurrahman bin Auf bekommen. Das heißt, von diesen beiden Hadithen, 510, 511, kann man sagen, der Mann kann seine Frau waschen und die Frau kann ihren Mann waschen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن بريدة في قصة الغامدية في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ثم دفنت رواه مسلم. وفيه دليل أنه يصلى على من قتل بحد، ولكن لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام، وإنما يصلي عليه الناس، لأنه ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وهنا بدأنا الآن في الصلاة، يعني الحديث ستأتي عن الصلاة قليلا وإن شاء الله يكون خير. بارك الله فيكم. بريدة رضوان الله عليه، طبعا الغامدية معروف القصة، المرأة التي زنت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قد طهرني يا رسول الله فأني فقد زنيت وأني حبلى من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي لما تضعي ترجعي، فوضعت فأتت معها الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأفطمي ثم تعالي، فلما رجعت فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت، فقال لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. رضوان الله عليه. بريدة بارك الله فيكم hat bezüglich der Geschichte mit der غامديتيشة Frau die زنا begangen hat. Er sagte, Buraida, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man für Leichnam Gebet für sie verrichtet und dann wurde sie bestattet. Das Hadith ist ein Beweis, wenn auch jemanden bestraft wird im Islam und der ist Moslem, nachdem er bestraft wird, da macht man für diese Person Leichnam Gebet und dann wird diese Person begraben. Die Geschichte ist bekannt. Das war eine Frau. Diese Frau hat Unzucht begangen, wal'iyadu billah. Und sie war natürlich, diese Frau war verheiratet. Und die kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie hat ihm gesagt, oh Prophet, ich hab eine Sünde begangen. Ich möchte, dass du mich reinigst von dieser Sünde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihr erstmal nicht gesprochen, bis sie ihm das klar gesagt hat. Und dann hat sie ihm gesagt, ich bin schwanger. Der Prophet sagte ihr, geh weg und wenn du entbindest, dann komm wieder. Der hat sie gelassen. Dann kam sie nach der Entbindung mit einem Kind, mit einem Baby. Dann hat sie ihm gesagt, ich war die Frau bei dir wegen Sinne. Ich möchte, dass du mich reinigst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, geh zurück, bis du das Kind abgestellt hast, dann komm wieder. Die kam nach dem Abstellen nochmal. Der Prophet hat befohlen, dass sie gesteinigt wird. Die wurde gesteinigt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sie hat eine Reue gezeigt. Wenn diese Reue auf 70 Leute von den Leuten von Medina verteilt wird, dann wird für sie genügen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man Leichnamgebet für sie macht. Der Prophet hat das selber nicht gemacht, aber es können andere machen. Und er hat natürlich, sie wurde dann begraben. وعن جابر ابن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. نصل النصل العريض يعني نصل عريض تبع الشهم هذا النصل عريض قتل نفسه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل فلم يصلي عليه، ولكن هذا لا يعني أنه ما يصلي عليه الآخر، إنما يترك الصلاة عليه أهل الفضل وأهل العلم والإمام وكذا، أما الآخرون يصلوا عليه. فلذلك بارك الله فيكم بالنسبة لقاتل الناس أو بالنسبة لأي مسلم، أي مسلم يصلى عليه طالما هو مسلم يصلى عليه، ولكن إذا كان فاسق أو كان مثلا قد قتل نفسه أو كان صاحب دين أو كان معروف بالمعاصي فلا يصلي عليه أهل الفضل زجرا حتى الناس ما تعمل المعصية هذه، أما الآخرون فيصلوا عليه والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. جابر ابن سمرة زاقت من هات دم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم أينن من قولت der sich mit einem Stab getötet hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat kein Leichnamgebet für ihn verrichtet. Diese Person hat Selbstmord begangen. Man hat Leichnam zum Propheten gebracht und da hat man gesagt, oh Prophet, mach Leichnamgebet. Der Prophet sagte, nein, ich mach das nicht. Das heißt nicht aber, dass andere das nicht tun. Der Prophet hat das nicht gemacht, aber andere schon. Die können das machen, barakallahu fikum, und die machen das. Jeder Muslim, der stirbt, macht man für ihn Leichnamgebet. Aber wenn dieser Muslim bekannt war, dass dieser Muslim Sünden begeht und schlechte Taten begeht, oder zum Beispiel Selbstmord begangen hat und so weiter, dann der Imam, die Gelehrten, die Leute, die bekannt sind, machen für ihn kein Leichnamgebet. Aber die normalen Menschen dann können das machen. Und der Prophet hat das gemacht, barakallahu fikum. Deshalb der Prophet sagte, ich bete nicht. Aber er hat den anderen gesagt, ihr betet. Warum? Damit die Leute daraus lernen, dass das schlimm ist, wenn man eine Sünde begeht. Und wenn man sich selbst tötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هريرة لنوقف خلاص كم دقيقة صارنا في الدرس؟ بارك الله فيك. 17 خير. وعن 514 وعن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوها فصلى على قبرها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. كان في مرأة أخرى هي أخوة كانت تخرج القمامة من المسجد، وكانت تنظف المسجد. هذه المرأة مرأة سوداء كانت موجودة في المسجد وكانت تعيش في المسجد، كان لها غباء في المسجد تعيش فيه، وكانت تنظف المسجد. فبارك الله فيكم. هنا ماتت هذه المرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فدفنوها، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا ماتت، وما عرضنا أنه نزعجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى على قبرها وصلى على قبرها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بارك الله فيكم في قصة البراء بن معرور لما مات والنبي كان في مكة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على غلام أنصاري دفن بالليل ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فكذلك صلى على قبره صلوات الله وسلامه عليه. واختلف الأهل العلم في هذه المسألة، أنه هل الصلاة على قبر الإنسان هي للكل أو هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه خاصة في الذي لم يصلى عليه، يعني إنسان ما صلي عليه فلا بأس أن يصلى على قبره إذا دفن، ما يخرجوا إنما يصلوا على القبر، مع أنه في نهي على الصلاة هنا على القبور، ولكن هنا في حالة خاصة، في حالة خاصة والله تعالى أعلم. وسيأتي هذا الحديث فيه مسألة الصلاة على الغائب وتكرار الصلاة بالنسبة لصلاة الجنازة، وهذا سيأتي فيما بعد. ولكن بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كما ذكرنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هنا مسألة الصلاة على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة وهذا يجوز، ولكن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها مع كل واحد، والصحابة لا يعلم أنه كان يفعله مع أي واحد، فمن باب الجمع بين الأدلة الذي لم يصلى عليه فيصلى على قبره لا بأس، ولكن الذي صلي عليه خلص. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فهي من باب الدعاء والله تعالى أعلم أعلى وأعلم، أو من باب أنه يعني ما كان مشهور هذا بين الناس إلا النبي كان يفعله، فمن باب الخصوصية. وقال بعض أهل العلم يقول ما فيه خصوصية والله أعلم. بارك الله فيكم. فهم فدة فلسطين أبو هريرة رضوان الله عليه هات أتسير بتسير ليه تفخاه دي إن دموشي قليبت هات ألزي شتار دي بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم فخاكته بو إزي دات من قزاك سيسكي شتار بل دات قزاك يا ويزو هات يميا أبا نيش قزاك دي هابن دس نيش سو فيكتي كذين دي صحابة دس يين زاقن دانات قزاك بو إزي أقرب zeigt mir ihr Grab. Da hat man ihm ihr Grab gezeigt. Der Prophet Muhammad sallam ist zu ihm Grab gegangen und er hat dort gebetet. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam bei Muslim, diese Gräber, die sind dunkel, wenn die Leute drin sind. Und wenn ich bete, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Gräber erleuchten durch mein Gebet. Auf jeden Fall, diese Geschichte wird in zwei sozusagen Versionen überliefert. Einmal ein Mann und einmal eine Frau. Das wird einmal von einem Mann gesprochen und einmal wird von einer Frau gesprochen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, es gibt sozusagen Zweifel bei Thabit, als er diese Überlieferung betätigt hat bei Al-Bukhari. Aber bei Ibn Khuzaima und bei den anderen und bei Al-Bayhaqi und bei anderen, da hat man gesagt, die ist eine Frau. Die ist eine Frau und die hieß Mahjan. Die hieß Mahjan. Diese Frau war eine schwarze Frau, die ein Zelt in der Moschee gehabt hat und die hat dort gelebt. Und diese Frau hat die Moschee sauber gemacht. Und diese Frau starb. Als sie starb, da hat man sie bestattet. Der Prophet Muhammad sallam kam abend. Der hat die Leute gefragt, wo ist die Frau? Da hat man ihm gesagt, sie ist gestorben. Er hat gesagt, wieso hat sie mir nicht gesagt? Und er ist gegangen zu ihrem Grab und der hat dann gebetet. Normalerweise, wir dürfen in Gräbern nicht beten. Erstens. Zweitens, man hat für sie Leichnamgebet gemacht. Ja, warum hat der Prophet sallam das gemacht dann? Manche Gelehrten sagen, das ist eine spezifische Sache für den Propheten sallam. Andere sagen nein. Weil sie sagen, der Prophet Muhammad sallam hat auch bei Al-Bara ibn Ma'rur das gemacht Und er hat das auch bei einem Jungen von Al-Ansar gemacht. Auf jeden Fall, es gibt eine gute Ansicht von den Gelehrten, indem sie sagen, wenn man kein Leichnamgebet für eine Person gemacht hat und die Person wurde schon bestattet, dann kann man auch, das wird beim Grab Leichnamgebet verrichten für diese Person. Es ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier gemacht hat, das war eine spezifische Sache, weil wir das nicht kennen von anderen Sahaba, dass sie sowas gemacht haben. Wallahu a'lam. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen in diesem Zusammenhang. Wa an Hudhayfa radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana yanha an imna'i أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وهو حسن وهو عند الترمذي. النعي هو الإخبار بالموت, الإخبار بالموت. طبعا بارك الله فيكم, الإخبار بالموت له حالات. أن يعلم الأهل والأصحاب وأهل الصلاح, فهذا لا بأس به, حتى يدعو له, حتى يأتوا الجنازة, حتى يحضروه. أن يدعى الجمع الكثير للمفاخرة, يا ناس تعالوا فلان, فهذا بارك الله فيكم هذا مكروه أو أقرب إلى الحرام. الإعلام بأن الميت قد مات بالنياحة ومثل هذه الأمور, فهذا بارك الله فيكم حرام, فهذا حرام. أما أنه يقال فلان مات أو فلان مات فلا بأس به, ولكن لا يفعل كما يفعله بعض الناس اليوم, أنهم بارك الله فيكم على بالمآذن ويعلق أوراق فلان مات إلى رحمة الله المغفور له المرحوم فلان وكذا, فهذا ليس من السنة في شيء, وإنما هذا من أعمال أهل الجاهلية. وحذيفة رضوان الله عليه لما حضره الموت قال إذا مت فلا يؤذن أحدا فإني أخاف أن يكون ناعيا, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي, ينهى عن النعي. فالنعي هو الذي يفعل اليوم من أعلى المنارات, وكما يفعل في موت العظماء, فهذا كله بارك الله فيكم لا يجوز في ديننا. طبعا النعي بالألماني صعب شوي كلمة النعي, بس حذيفة رضوان الله عليه فهدت فمسين, حديث فهدت فمسين, حذيفة رضوان الله عليه زاكت دي قفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن, هات فبوتن دس من دن توت فن يمن دن بكانت مخت بس wird damit gemeint. شو معنى تنعي عندك؟ نخوت ها؟ صغير عينوك ما في ها؟ صغير عينوك نخروف لا هذا غير هاي هويلن هذا النعي Natürlich, das ist eine, das ist erstmal das Hadith ist bei Ahmed und At-Tirmidhi und das ist Hassan. An-Na'i, barakallahu fikum, ist, dass man den Tod von einer Person bekannt macht und dass man sozusagen den Leuten sagt, jemand ist gestorben und sowas, was auch die Leute vor dem Islam gemacht haben, indem sie das bekannt gemacht haben und indem eine Person auf die Straße gegangen ist, Leute, heute ist die Person so und so gestorben. Und leider, das wird gemacht in muslimischen Ländern heutzutage. Wenn jemand stirbt, dann geht man in die Moschee und auf Minarett durch Lautsprecher wird gesagt, Leute, Person so und so ist heute gestorben und Salat al-Janaza ist morgen. Oder die schreiben Zettel und die hängen das auf die Türen und Fenster der Verziehene. Das wird als ob Allah ihn verziehen hat und fertig. Und das ist alles nicht richtig. Das ist alles nicht richtig. Als Hudhayfa starb oder im Sterben lag, der hat gesagt, macht sowas nicht, dass ihr sozusagen übertreibt und bekannt macht. Aber natürlich, von der anderen Seite, man braucht, dass die Leute wissen, dass eine Person gestorben ist, damit sie Leichnamgebet machen, verrichten, damit sie ihn waschen, damit sie den Verstorbenen vorbereiten, damit sie ihn tragen zum Friedhof. Das ist kein Na'iba mehr. Und deshalb sagt Ibn al-Arabi, rahimahullah, wenn man der Familie, den Freunden und den guten Leuten erzählt, es gibt jemanden, der gestorben ist, damit sie kommen und damit sie was machen, das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. Zweitens, dass man viele Leute sagt, damit man sich zeigt, ja, unser zum Beispiel Verstorbener war gut und so weiter, das ist nicht in Ordnung in unserer Religion. Wenn damit aber Trauerzug gemacht wird und Frauen, die heulen und Leute, die sich versammeln und so weiter, das ist Haram in unserer Religion, weil das von Niyaha ist und das ist von Jahiliyyah. Aber dass man zum Beispiel den Leuten sagt, angenommen, jetzt stirbt jemand bei uns hier in der Stadt und der Imam sagt, ja Leute, jemand ist gestorben, übermorgen, es gibt Leichnam, Gebet, damit wir beten und so weiter, das ist kein Problem. Aber, dass man ständig macht, wie das in manchen arabischen oder muslimischen Ländern passiert, in den Moscheen auf Minareten wird gesagt, jeden Tag hörst du, Person so und so ist gestorben. Wenn man diesen Leuten sagt, warum macht ihr das? Sagen ja, damit die Leute viel in die Moschee kommen. Okay, die Absicht ist gut, aber die Art und Weise ist nicht richtig. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة. النجاشي هو ملك الحبشة، لقب له، لقب لملك الحبشة، واسمه أصحمة أو أصحمة. في اليوم الذي مات فيه النجاشي وكان قد أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ما معنى نعم؟ أي أعلم بموته، قال مات رجل صالح اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مات رجل صالح، مات أخوكم أصحمة ملك الحبشة النجاشي مات. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى، أي المصلى اللي يصلى فيه على الموتى الجنائز يعني، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة على الغائب. وهنا بارك الله فيكم في خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن صلاة الغائب تشرع مطلقا، يعني صلى دائما ما في مشكلة. القول الثاني أنه ما في صلاة على الغائب أبدا، وهو قول، انتبه، الهادوية والحنفية ومالك، يعني المالكية والأحناف يرون أنه ما في صلاة غائب. الثالث قالوا يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو قريب منه، أما بعدين لا. الرابع يجوز إذا كان الميت في جهة القبلة، وقيل أن الصلاة على النجاشي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه يصلى على الغائب إذا كان مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي، فإن مات بأرض لم يسلم أهلها، لأن النجاشي مات هناك، وهذا اختيار شيخ الإسلام. واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم، والقول بالكراهية للحنفية والمالكية، ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه. يعني بعض الناس يقول ما تصلي صلاة الجنازة في المسجد، صلي دائما خارج، ولكن يجوز، وفيه شرعية الصفوف، صفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى وكبر عليه أربعا تكبيرات الصلاة. بارك الله فيكم. طبعا هنا أيضا في تفصيل عند أهل العلم، تفصيل جيد، يقول إذا صلي صلاة الجنازة على ميت فلا يصلى عليه غائب، أما إذا ما صلي عليه فيصلى عليه غائب، وهذا جيد. يعني صلى الناس عليه ما خلاص صلوا، ما تصلي أنت. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة فقالوا هذا خاص به، لأن النبي ما دعا الصحابة. وأما صلاته على شهداء أحد فقالوا هذا كان دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما دعا الصحابة أن يصلوا. فذلك من أين لنا أن ندعو الناس نقول لهم تعالوا صلوا مرة أخرى إذا ما صلي؟ أما إذا صلي فما تصلى صلاة الغائب. والله أعلم. أبو هريرة رضوان الله عليه حديث فون دا تزيسي أبو هريرة رضوان الله عليه زاك تدرس القوفية محمد صلى الله عليه وسلم دين توت فون النجاشي نيغوس أوبهوت فون أبيسينيان بكانت كمختات أمتاك أن دين نيغوس فشتاب ودين قوفية محمد صلى الله عليه وسلم حد دي لويت مت إن المصلى جنومن إن جبيت بلاتس فون جنازة تزيس Es gab einen bestimmten Platz, wo man dort Janaza gebetet hat. Und er hat die Sahaba in Reihen gestellt. Und er hat viermal Allahu Akbar gemacht. Das wird, er hat Leichnamgebet verrichtet. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Negus ist die Bezeichnung für das Oberhaupt von Abyssinien. Das Oberhaupt von Abyssinien hieß Negus. Das wird als Bezeichnung. Aber die Person hieß Ashama oder Ushama. Entweder U oder A, ist egal. Aber der hieß so. Und dieser Negus hat den Islam angenommen. Aber der hat das versteckt. Weil die Leute in Abyssinien, die waren keine Muslime. Aber das Oberhaupt, hat den Islam angenommen. Und als er starb, Negus, der Prophet sagte, heute starb ein guter Mann. Euer Bruder aus Abyssinien, der Negus, ist gestorben. Kommt mit. Der Prophet ging zu Musalla und er hat dort die Sahaba in Reihen gestellt und er hat viermal Allahu Akbar gebetet. Das ist Salat al-Janaza. Das heißt, man betet, man kann in der Moschee beten oder man kann auch außerhalb der Moschee Leichnamgebet verrichten. Sunna ist, dass die Leute in Reihen sind, in Leichnamgebet und mehrere Reihen. Und man macht vier Takbirat. Der Prophet hat das bekannt gemacht von Negus. Und er hat Leichnamgebet verrichtet. Das ist sehr wichtig in diesem Hadith. Leichnamgebet zu verrichten. Aber Negus war in Abyssinien gestorben. Und der Prophet war in Medina. Das bedeutet, die Leiche ist nicht da. Ja, das nennt man Salatul Janazati al-Ghaibi. Das bedeutet, Verrichten des Leichnamgebetes, aber auf eine Drittperson, die nicht da ist. Was sagen die Gelehrten zu diesem Gebet? Es gibt verschiedene Ansichten. Erste Ansicht, man sagt, man kann das immer verrichten. Dieses Leichnamgebet für Al-Ghaib, für eine dritte Person, die nicht da ist. Und das ist die Aussage oder Ansicht von Al-Shafi und Ahmed. Zweite, man sagt, man darf das überhaupt nicht verrichten. Und das ist von Ahnaf, Hanafi und Maliki. Und Hadawiyya, die sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Das würde sie sagen, Leichnamgebet ist nur, wenn die Leiche da ist. Wenn es keine Leiche gibt, dann nicht. Drittens, dritte Meinung, die sagen, am Tag vom Sterben der Verstorbene kann man das machen. Aber später nicht mehr. Vierte Meinung, sagen, wenn die Person in der Richtung von Qibla ist, dann kann man das machen. Und manche sagen, das Gebet vom Propheten Muhammad sallam bezüglich Negus, das war speziell, spezifisch für den Propheten. Und das war speziell für Najashi. Und Barakallahu fikum, fünftens, man sagt, man betet Leichnamgebet für dritte Person, wenn die Person in einem Land gestorben ist und keiner hat dort Leichnamgebet verrichtet. Weil man in einem nicht-islamischen Land leben. Zum Beispiel wie die Geschichte mit Negus. Wie die Geschichte mit Negus hier. Der war in Abyssinien, es gab keine Muslime, man hat kein Leichnamgebet für ihn verrichtet, dann hat der Prophet das in Medina gemacht. Das ist gut. Und es gibt die Ansicht auch, und das von Ibn Taymiyyah. Und die Ansicht ist, die, wallahu alam, die richtige Ansicht ist, wenn Leichnamgebet verrichtet wird, dann braucht man nicht mehr zu machen. Wenn nicht, wenn wir wissen, dass eine Person gestorben ist und keiner hat Leichnamgebet verrichtet, dann kann man für ihn das machen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في الحديث دليل على تكثير الجماعة الميت شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وفي رواية بدل 40 رجل ثلاثة صفوف وهذا بارك الله فيكم فيه فضل تكثير طبعا من المؤمنين مو 40 رجل يروح يجيبوا لنا فساق ومغنيات وكذا مثل بعض الناس لما ماتوا ما مشى في جنازتهم النصارى واليهود والفساق والحلمانيين والشيوعيين قال شوف شوف شوف كم العدد كثير هذا كله ما يسوى هذا كله ولا شيء هنا بارك الله فيكم Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, sagte, ich habe den Propheten Muhammad zusammen gehört, wenn ein Muslim stirbt und 40 Leute Leichnamgebet für ihn verrichten, diese 40, die machen kein Schirk, sie werden vier Sprache für ihn leisten. Das heißt, wenn 40 Leute, barakallahu fi, in Leichnamgebet beten oder in einer Überlieferung, das sind drei Reihen, wenn drei Reihen oder mehrere Reihen. Wenn Leichnamgebet verrichtet wird und diese Leute sind gute Leute, Gläubige, weil hier steht, sie machen keinen Schirk, dann Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert ihr Bittgebet, inshallah, wenn diese Leute für diese Person Bittgebet machen. Da wird ein Verstorbener, 40 gläubige Leute machen Leichnamgebet für ihn und die Leute sagen, oh Allah, verzeih ihm, vergib ihm. Allah subhanahu wa ta'ala nennt insha'Allah an. وعن سمرة ابن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها يعني أين يقوم الإمام لما يصلي الجنازة أولا لازم يأخذ شيء جزء من الميت الإمام. هناك ما قال من أهل العلم أنه سواء الرجل والمرأة، وقال هناك من قال الرجل عند سرته والمرأة عند ثديها، وقال صدر المرأة، وقيل بين السرة من الرجل، وقيل بارك الله فيكم يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. ولكن عند الترمذي من حديث أنس والحديث صحيح وهو عند أبي داود كذلك أن النبي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها قال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم ولكن بارك الله فيكم الصحيح أنه عند الرجال يقف على رؤوسهم وعند النساء على وسطها يعني لما يقف الإمام في صلاة الجنازة يقف عند الرجل عند رأسه وعند المرأة عنده أستطيع. بارك الله فيكم. حديث فوندت أختي صبر بن جندب sagte, ich habe hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet, der hat Leichnamgebet verrichtet für eine Frau. Diese Frau starb nach in Wochenbett von ihr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand in Mitte, das wird vor der Mitte der Frau. Das heißt, Leichnam ist vor ihm in der Mitte. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten gehabt, deswegen. Manche sagen, bei den Männern und Frauen, da nimmt man nur sozusagen, da steht man vor der Leiche, egal wo. Andere sagen, da sollte man bei dem Mann, wo sein Bauchnabel ist, also in Höhe vom Bauchnabel, bei der Frau in Höhe von ihrem Brust. Es gibt verschiedene Meinungen, aber richtig ist, barakallahu fikum, bei den Männern steht der Imam in Höhe von dem Kopf des Mannes und bei den Frauen sozusagen in Höhe von ihrem Becken. Vom Becken ungefähr, das wird in der Mitte der Frau. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد في المسجد ابني البيضاء اسمها البيضاء وقيل أن البيضاء صفة لها واسمها دعد قالت عائشة أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولذلك الصلاة على الجنازة في المسجد لا شيء فيها ويجوز لأنه بعض أهل العلم قال لا يجوز أو قالوا مكروه صلاة في المسجد وإنما هذا حديث على أنه يصلى في المسجد وخارج كذلك المسجد لا بأس بذلك بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها زاكت باي الله دم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم حت لايش نام كبير في يدي بايدن زونة فن البيضاء سهل ون سهيل إن دمو شيء فرشتت حت لايش نام كبير إن دمو شيء فرشتت في ديزة بايدن diese beiden starben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Leichnam gebetet für sie in der Moschee verrichtet. Warum ist dieses Hadith? Damit wir wissen, du kannst Leichnam gebetet außerhalb der Moschee verrichten oder in der Moschee verrichten. Beides ist in Ordnung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Weil der Prophet Muhammad, auch Abu Dawud hat überliefert, man salla ala janazatin fil masjid fala shay'a lahu. Aber barakallahu fikum, das ist manche Gelehrten haben gesagt, das ist da'if, oder andere haben gesagt, besser ist außerhalb der Moschee. Aber man kann auch in der Moschee beten. Ja? Das wird entweder nur außerhalb der Moschee, eine Meinung, oder in der Moschee und außerhalb der Moschee, oder besser ist außerhalb der Moschee und man kann. In der Moschee wieder. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und wir werden hier stoppen. Bi'idnihi ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakum Allah khairan. Und jetzt sozusagen, wir haben mehr Urteile und mehr Regeln gelernt. Barakallahu fikum. Bezüglich al-Janaza. Bezüglich al-Janaza. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ich meine, man merkt, jeden Tag gibt es oder jeden Unterricht, wenn wir das machen, dann gibt es etwas Neues, was wir lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Es bleiben, barakallahu fikum, 33 Hadithe. Und dann fangen wir, inshallah, mit dem Buch von Al-Zakah. Mit dem Buch von Al-Zakah, bi'idni ta'ala. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. عندكم أسئلة تفضلوا. ما في أسئلة ننتهي. هو يريد مفتوح يا شباب نعم ما شافوا جثته يصلى عليه صلاة الغائب لأنه ما في أحد صلى عليه وما عرف عين الجثة نعم ده بغض اشتلت أنا في خارج ونزاك دين أنا بيزون اترقت أنا بيزون اترقت Darf man Salat al-Ghaib verrichten? Ja, man darf verrichten, weil keiner Leichnamgebet für ihn gemacht hat. Barakallahu fikum. Nein, vielen Dank. Ja, nicht. Ja, nicht. الحوض تبع الحوض. الله يهديك. اصبر خير ان شاء الله. مدن تغاي راين قلدس اوخ فندي راين كورت سنديا فند غاي فيه بيزون ان انا غاي زندس اس اوكي خير ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نيش فاكيسن اب موغن فينك ده انترفت ان 18:45